Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, dich sehen, machen sie sich über dich nur lustig. Ist das derjenige, der eure Götter in abfälliger Weise erwähnt, während sie es sind, die die Ermahnung des Allerbarmers verleugnen?